UFM Club Night. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix. Ihr hört das DJ-Set von Münchens elektronischer Legende. Die kann nur einen Namen haben. DJ Hell heute zu hören in der UFM Club Night. In the Mix mit viel frischen Elektro-Styles. Der Mann ist passionierter Labelmacher, Producer und DJ. Und alle Tracks aus diesem DJ-Set von DJ Hell gibt's ab Montag hier auf der Playlist. www.youfm.de UFM.de We'll be right back.

Club Night. Die UFM Club Night. Euer Soundtrack durch die Samstagnacht. Durch die Samstagnacht. In the mix. Gleiches Halbzeit im heutigen UFM Club Night Set vom Fußballfreak DJ Hell. Der spielt euch heute ein elektrolastiges Set und Hell hat gerade eine frische Mix-CD in den Läden. Mischmasch heißt das Ding. Erscheint auf dem Label Fine Records. In dem hat wiederum Michi Beck von den Turntable Rockern seine Hände drin. Ihr seht, wir reden von der Champions League in Sachen Elektro und House und DJ Hells Mix-CD, die steht im Laden. Die Tracks aus seinem Set, die stehen ab Montag hier auf der Playlist. www.youfm.de UFM.de Die UFM Club Night. UFM Club Night in the Mix. Ihr hört das DJ-Set von DJ Hell in der UFM Club Night. Viel Elektro-Styles in the Mix. Noch eine halbe Stunde läuft sein Set und danach folgt hier der Rewind des Sets, das letzte Woche Roman Flügel hier gespielt hat. Also bleibt im Groove und viel Spaß dabei.

ist die Urban Club Night. Urban Club Night. Club Night. We'll be right back. Mix.